Potschos geht los. Okay. Moin moin und hallo zu Vier Ecken zu Elbers, habe ich die Seite gefunden. Mörder-Gag, wa? Wow. Ja, wir sind wieder da. Die coolen Boys and Girls von Vier Ecken zu Elbers sind wieder on air nach einer etwas verlängerten Winterferienpause. Und zwar muss ich euch sagen, der Tobi, der ist leider heute nicht dabei, weil der ist noch bei der Miss Bester Mensch der Weltwahl in Peking. Und deswegen habe ich mir einen fast noch viel besseren Menschen auserkoren. Das ist nämlich der L. Potscho. Hallo. Potschi, wie geht's dir? Wie ist es hier so? Ist irgendwie wärmer hier. Als im Non-PG-Studio, ne? Ja, ist wärmer, ist nicht so groß, ne? Also ist nicht die Größe vom Non-PG-Studio, aber ich sag mal, der Raum hat schon was, auch hier wieder was sehr Elitäres. Völlig richtig, Patsche, du hast es erkannt. Und zwar, als erste Frage möchte ich mal ein bisschen off-topic dich was fragen. Hast du dir schon FIFA 14 für die PlayStation 4 vorbestellt? Denn Amazon listet es schon. Nein, listen sie schon? Ja, die listen es schon. Sie haben sich, glaube ich, auch schon 2.500 spanische Gastarbeiter aus Italien engagieren lassen. Ja. Du kannst das schon bestellen, Patsche, worauf wartest du? Ja, ich tippe sofort nein. Ich mag die Fußballspiele auf der Konsole gar nicht so gerne. Was? Ja, ich bin dafür zu schlecht. Aber auf der PlayStation 4, hallo, was war das für eine Keynote? Die haben ein bisschen zu viel bei Apple geguckt und haben es dann doch nicht hingekriegt. Haben sie gar keine gezeigt, ne? Nee. Haben sie keine Konsole gezeigt, musst du mal machen. Ja, eben. Das musst du mal bringen, ja. Schön, ja. Schön, Fatscho. Also, hast du bestellt, ne? Ja, gut. Jetzt schon. Bundesliga, man muss sagen, du bist ein Fußballfreund. Ich möchte fast sagen, ein Fußball-Sommelier, denn du weißt, was die Stunde geschlagen hat. Du bist Borussia Mönchengladbach-Fan, der Breakout-Mannschaft des Jahrzehnts. Ja, wenn man es als Breakout bezeichnen will, ja. Nein, also ich mag das, ich bin sehr großer Fußball-Fan, ich bin natürlich auch Gladbach-Fan, ja. Aber ich finde, man muss da auch manchmal die Vereinsbrille ein bisschen ausziehen, um halt auch den Sport an sich zu würdigen, der uns so viel Freude bereitet. Du hörst dich wirklich noch ein bisschen verschlafen an, man muss sagen, ach, ich habe dich hier geweckt gerade mit dem Call. Ja, nee, ja, aber... Was sozusagen dein Wake-up-Call? Ja. Wie Phoenix aus der Asche, sozusagen. Du kannst auch Deutsch und Englisch kannst du gar nicht auseinanderhalten, weil du so unglaublich intelligent und belesen bist. Ich träume auch auf Englisch. Aber wirklich? Ja, grundsätzlich. Du parodierst auch gerne den Joker. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe das mal auf Karneval zweimal gemacht, was mir sehr gut gelungen ist. Und besser ist es sogar noch, wenn du das wie ich auf Weihnachten machst und damit in die Stadt fährst und in die Kneipe gehst. Aber hier Karneval und Fasching und so, da bist du hier in der falschen Adresse. Also. Ja, aber ist halt bei mir in der Gegend so, ne? Ja, ist halt durch, ne? Du bist Gladbach-Fan seit wann? Nicht von Anfang an, seitdem ich Fußball gucke. Also ich dachte noch nicht seit Anfang an, seitdem es den Club gibt. Ich bin ja kaum jünger als der Club und bei mir war es eher so, dass ich am Anfang, als ich mich für Fußball wirklich bewusst interessiert habe, ein riesengroßer Jürgen Klinsmann-Fan war. Ja, also ja, damals das Tottenham Trikot mit der 18. Nein, echt? Ja, ja. Ich habe diesen Mann vergöttert. Alleine, ich weiß nicht warum, ich meine, so toll hat er nicht gemacht, aber ich fand ihn super und dann fand ich damals auch den VfB Stuttgart toll, bei dem er damals noch gespielt hat. Ja. Und bin dann irgendwann zum ersten Mal mit meinem Vater zum damals noch Birkelberg gefahren. Und habe dann Gladbach gegen Stuttgart gesehen und habe im Block 21 gestanden. Das ist ziemlich auf der Gegenseite von der Tribüne damals gewesen. Ja. Und habe da Jürgen Klinsmann gesehen und habe mich tierisch aufgeregt, als mein Vater ihn als Schauspieler beschimpfte. Was? Und, ja. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, gut, wenn hier 34.500, die damals da reinpassten, so eine Stimmung machen, dann hältst du jetzt auch mal mit dem Verein, brauchst wenigstens nicht so weit zu fahren. Ja, und dann bin ich Gladbach-Fan geworden. Sagen wir mal so seit... Ja, 1990 bin ich schon dabei. Doch schon so was länger, ja. Ja. Mein letzter stadionistischer Berührungspunkt mit Borussia Mönchengladbach war vor 3 Jahren circa. Da habe ich ein Testspiel, ich habe es ja schon öfters erzählt, gegen Liverpool gesehen, in eurer Arena. Und das gefällt mir alles. So, ihr seid so ein grundsympathischer Club, die gehören halt dazu, ja. Also das ist so wie Nürnberg oder wie Hoffenheim, halt so ein Traditionsclub, ne? Das ist natürlich nett gesagt, ja. Ja, sagen wir es so, es ist natürlich nicht das ganz Große und das ganz Moderne, das war mit dem Stadion schon ein richtiger Schritt nach vorne. Man muss ja auch sehen, dass die Stadt Mönchengladbach an sich gar nicht zu so ganz großen Städten wie München oder Berlin und so weiter passt. Was aber ihr werdet ja so groß wie München, weil ihr habt euch ja fast genauso genannt. Das war ja damals in der Erfindungsphase der Stadt, war das so der Fall. Ja. Und da gab es natürlich auch schon damals, vor 1000 Jahren, da gab es auch schon Trademarks und Copyrights und München war natürlich schon vergeben. Und München 2 oder 2.0 wollte man nicht. Nee, und besonders diese Umlaute sind ja dann auch im internationalen Vergleich immer sehr schön, wenn die von Mönchengladbach sprechen, ne, ist das auch immer sehr, sehr lustig, ja. Nee, sie wären es gerne, vielleicht waren sie es in den 70ern auch mal, was den Stellenwert vom Fußball angeht, aber die Stadt hat es eigentlich nie erreicht, ist eine hässliche Stadt. Es sind ja die Fohlen. Ja, ja. Pacho, wollen wir ins triste Alltagsgeschäft der Bundesliga uns stürzen oder wolltest du noch was rein erzählen? Ah, ich habe mich schon sehr auf die Rückrunde gefreut. Also ich bin jemand, der sehr, sehr leidet unter der Winterpause und von daher habe ich mich schon gefreut. Und jetzt die letzten Wochen war doch okay. Bist du einer von den 40 Zuschauern bei Sport1 HD Plus, die Hallenturniere gucken? Nee, also es gibt Grenzen. Selbst bei dir, meinst du? Ja, also ich habe mich früher dafür wirklich interessiert, weil ich auch, als ich aktiv selber noch Fußball gespielt habe, Hallenfußball immer super interessant fand. Aber jetzt mit den Weißweiler Gedächtnismannschaften zum Beispiel von Gladbach da und ich Ali Alberts in einem Gladbach-Trikot sehe, nee, das muss ich nicht sehen. Hast aber früher auch selbst Fußball gespielt? Ja, lange und sogar ein wenig erfolgreich, bis dann mal irgendjemand dachte, ach, den rutschen wir mal ein bisschen kaputt oder haben es mir mit gleicher Münze zurückbezahlt. Und dann ist leider mal im Fuß alles kaputt gegangen bei einem Spiel und bin dann sogar auf die Schiedsrichterbasis gewechselt. Weil ich nicht mehr so wirklich so viel laufen konnte, dann eine Zeit lang, beziehungsweise 2-3 Jahre danach nicht mehr so die Ausdauer hatte, um auf dem Niveau weiterzuspielen. Hab's dann mit Schiedsrichter versucht, in Jugendbereichen und so weiter. Aber dann kamen die Frauen dazu und dann waren die wichtiger. Ja. Denk dran, hier ist nicht Non-PG, hier wird noch Contenance bewahrt. Aber wo du gerade Schiedsrichter angesprochen hast, was hältst du von der Torlinientechnik? Sagen wir es mal so, da kann man irgendwo dieses Sprichwort wirklich wiedergeben. Entweder man muss mit der Zeit gehen oder mit der Zeit gehen. Ich sag mal so, das ist dem Geld geschuldet, was mittlerweile im Fußball verdient wird. Ich bin eher der traditionelle Mensch. Ich finde es auch toll, darüber zu diskutieren. Aber es muss wahrscheinlich sein. Es muss sein. Es ist ja zumindest bei den großen Turnieren jetzt der Fall. Ja. Beim Confed Cup zum ersten Mal, ne? Ja. Und bei Sky 90, meiner persönlichen Fußballdebatte auf Sky, da wurde das Thema auch wieder dick diskutiert. Und zwar ist ja gerade noch die Wahl zwischen Hawkeye, wie man es beim Tennis kennt, ne? Mhm. Mit 7 Kameras, glaube ich, die aufs Tor gerichtet sind und eben Sensoren im Ball, die irgendwie, weiß ich nicht, dem Schiri auf seiner iWatch dann zeigt, hier, der war drin, der war nicht drin. Ja, ich sag mal so, diese Hawkeye-Geschichte, ich finde, die sieht immer ganz nett aus. Ob die aber was bringt, dann denke ich, dass die andere Geschichte dann mit diesem Chip im Ball, glaube ich, ist das ja dann. Ne? Mhm. Ja, es ist, glaube ich, nicht mehr der Chip, sondern es ist so eine Silberverperlung am Ball, im Leder, im Plastik drin. Ich glaube, der Ball selbst... Eine Verperlung? Das ist eine reine Silberverperlung. Und der Kaiser hat gesagt bei Sky 90... Er wäre dafür, dass man einen Hybrid macht, einen reinen Fußballhybrid aus Hawkeye oder Ballchip und dem Hintertor-Schiedsrichter. Alles in einem Ding verschmelzen. Dass und der Hintertor-Schiedsrichter im Ball mit ist. Nein, dass der Schiri auch noch bleibt und nicht ersetzt wird durch die technologischen Erneuerungen. Hm. Ja, aber ich sag mal so, bei manchen Sachen regt man sich so sehr auf, dass ich denke, okay, es ist eine ganz gute Sache. Erinnern wir uns zurück an manche Sachen, zum Beispiel an das Spiel bei der WM gegen England, wo es auch ein Tor gewesen ist und wo wir im Nachhinein froh sind, dass es nicht anerkannt wurde. Ja, also von daher, schwieriges Thema. Ja, also ich, wenn du mich fragst, bei großen Turnieren und auch von mir aus bei der Champions League, da ist es, da macht es irgendwie schon Sinn, da geht es ja nochmal mehr um mehr Prestige und um nochmal mehr Geld. Aber wenn man da jetzt, glaube ich, noch die ganzen Zweitliga-Clubs, ich glaube, bei Sky 90 haben sie erzählt, dass es in der zweiten Liga 3 Fälle von eben einem einer strittigen Situation, wo der Ball wahrscheinlich überm Tor ist, war oder nicht. Und in der ersten Liga gab es 5 Fälle. Und da muss man natürlich jetzt fragen, ob man in der zweiten Liga da auch diese teure Technologie installiert. Ich finde, die Bundesliga macht im Moment ein bisschen den Fehler, diese zweite Liga in solchen Techniken, sollte man die nicht hinten dran lassen. Nee, es geht nicht um die Technik, sondern ums Geld. Ja, aber ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, wenn wir es professionell in Deutschland machen wollen und die dritte Liga auch etablieren wollen, dann gehen wir noch weiter bis zur dritten Liga damit runter. Ich habe da leider keine Zahlen jetzt vorliegen, aber ich glaube, es ist nicht ganz günstig. Nee. Und Joe, kann ja nicht jeder so ein Großverdiener sein wie du. Ja, eben. Ne? Ich meine, ich habe ja die Bandenwerbung erfunden damals und habe gesagt, so, ich möchte meinen Namen da drin sehen. Klar, dass das nicht jeder hat. Das wahrscheinlich ist auch auf dem Klo so eine Torlinientechnik, ne? Wenn du dann das Ding abwirfst, dann, hey, kriegst du eine Signalisierung aufs iPhone. Dann geht die Welle los. So, Pacho. Du hast dich schön vorbereitet, du hast nochmal alle Spiele. Wie heißt du? Du bist Liga-Total-Konsument, ne? Ja, ja. Ja, du bist halt, das ist ja völlig fremd für mich. Wie ist denn das? Im Vergleich zu Sky meinst du jetzt? Ja. Ich was finde gibt's denn es noch? Die Sportschau? Ja, man könnte es ja auch eigentlich alleine hinstellen. Also man muss ja erstmal so sagen, es neigt sich dem Ende zu. Bald wird das ja alles mit Entertain und der Fußballübertragung durch die Rechtevergabe jetzt so sein, dass ich dann auch bald automatisch Sky-Kunde bin. In der Hinsicht, ich finde Liga Total sehr viel besser als die Sky-Kommentatoren aus dem Grund, weil die ein bisschen lockerer sind. Oh nee, warum? Mhm, weil bei Sky kommt mir das immer alles ein bisschen, wie soll ich sagen, konservativ vor. Und bei Liga Total ist das so, da kommt das immer einem so vor, als ob die sich wirklich alle untereinander so gut kennen würden, dass sie abends noch ein Bier zusammen trinken. Ist da nicht Johannes Becker, ne? Ja, der Baptiste ist da, aber... Ja, den zweiten Namen, den muss man einfach mal aussprechen. Ne? Die Kinder des Olymp. Egal. Wer ist denn der Anchorman? Also außer Kerner? Da gibt's einmal eine Blonde, die ist ganz hübsch, die das ja Frauen grundsätzlich machen. Mhm. Ja, bei die Fußballkommentatoren sind, die sind ja grundsätzlich in letzter Zeit hübsch. Mhm. Oder halt ein bisschen debil wie Katrin Müller-Hohenstein. Aber die Alte, die ist natürlich, wird nur noch geduldet, glaube ich. Ja. Aber die ist Ersatz für Monika Lierhaus. Die hat im Moment ein bisschen, komm, wir machen nicht solche Sprachwitze jetzt. Und ich bin halt der Meinung, dass das da alles ein bisschen lockerer zugeht, weißt du, die duzen sich untereinander, auch wenn die im Studio sind, die haben grundsätzlich die Experten von denen sind irgendwann wieder Trainer. Im Moment hast du da zwar zum Beispiel beim letzten Spieltag, jetzt am Sonntag, hast du dann Ismael, der dann da mit der Frau zusammen im Studio steht, da ist dann also auch ein bisschen Sachverstand. Valeria Ismael? Ja, genau. Oh, das ist ja ein hannoveranische Legende. Das ist eine Legende. Legende, ja. Ist Legende. Ist der jetzt U23-Trainer oder ja, so? Ja, ist er. Ja. Hat er auch erzählt, ganz stolz. Siehst du? Und von daher gefällt mir das besser. Es gibt natürlich so ein paar Leute bei Sky, die eigentlich dazugehören. Genau, nämlich Erik Meier. Kennst du Erik Meier noch? Ja, von Aachen meinst du? Genau, es gibt bei den Champions League-Spielen, wenn sie da in ihrem Hightech-Studio sind, gibt es da mal die 100% Meier-Auflösung. Er analysiert dann immer in der Halbzeit oder nach dem Spiel immer irgendeine Szene. Mhm. Und Erik Meier, musst du ganz ehrlich sagen, das ist der coolste Typ überhaupt. Wenn was scheiße ist, dann ist das scheiße. Und wenn der scheiße gespielt hat, dann spricht er das auch an. Das ist schön. Und das wünsche ich mir ein bisschen mehr so. Auch von den Spielern vor allen Dingen. Aber wir haben natürlich auch Wolf-Christoph Fuß. Das ist der Beste. Der ist super. Es ist der Beste. Ich bei Liga Total hast du auch einen Buschi, ne? Der ist auch gut. Buschi ist gut, ja. Ne, da hast du, und keinen Marcel Reif, den ich überhaupt nicht leiden kann. Oh. Ja, wenn man... Er tut nicht weh. Ja, pass mal auf, wenn wie gesagt, ich bin auch Fußballfan und ich kann auch mit Abstand zu meinem Lieblingsverein über Fußball reden und kann sagen, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Wenn ich dann aber die Vereinsbrille anziehe, dann ist zum Beispiel Marcel Reif für mich irgendwo ein Bayern-Kommentator. Naja, er haut aber auch, glaube ich, extremst drauf auf die Bayern. Also wenn es nicht läuft, dann nervt mich. Ja, was ist denn das letzte Mal nicht gelaufen? Chris, du glaubst es nicht. Ich lese es einfach mal live vor hier, was Ricky mir schreibt. Er schreibt ja wieder Chris. Ja, ich schreibe mal zurück. Das ist bestimmt interessant, oder? Auch, dass mal die Leute so in dieses Podcast, in diese Podcast-Welt einen Einblick bekommen. Ich schreibe jetzt mal Wassen. Ricky ist ja im Begriff, ne? Das ist dieser grenzdebile Kommentator von Non-PG. Ach, der! Der ist das, ja. Ja gut, naja, es gestaltet sich doch ein bisschen zäher, die Geschichte. Nee, aber ich glaube, da können beide nur von profitieren, oder? Wenn Liga Total und Sky zusammen genupsied wird, ja. Aber ich glaube eher, dass das so eine Rationalisierungsmaßnahme gibt, dass du von Liga Total spätestens im zweiten Jahr ja sowieso nichts mehr mitbekommst, weil sie dann überhaupt auch keine Zusammenarbeit mehr machen. Das Komfortable ist natürlich, dass dann auch alle weiteren Sky-Programme über die T-Online-Sache laufen können und der FC Bayern noch ein bisschen mehr Geld dazu bekommt. Danke. Ja? Danke. Das ist wirklich nett. Ich mache jetzt mal im Zuge dieses Generves mein Handy lautlos und möchte dich... Habe ich auch schon gemacht, ja. Hast du auch schon gemacht, ja? Mhm. Was ist denn dein Podcast-Getränk? Im Moment Bärenmarke Kakao mit 3,8% Fettanteil. Das gibt's doch gar nicht. Du bist ja ein Feinschmecker hier. Ja. Bei mir gibt's das gute Feldins vor plus Lemon. Nämlich, da merkt man nämlich, dass ich ein richtiger Mann bin, weißt du? Ja, das muss ich noch üben. Das ist ja richtig harter Stoff. Ne? 96 gegen HSV. Hast du da so ein bisschen mal reingeschaut? Ja, ich habe eigentlich alles mir im Nachhinein angeguckt. Ich musste am Samstag ja wieder komplett arbeiten. Das ist dann manchmal ein bisschen blöd. Ja. Aber das Schöne ist ja, man kann ja, ich weiß nicht, ob das bei Sky auch so ist, aber bei Liga Total zum Beispiel, da kannst du dir wirklich entweder die Spiele in der Zusammenfassung oder nochmal die kompletten Spiele jeden Spieltag angucken. Komplett. Ja, das kannst du bei Sky Anytime, nennt sich das. Da kannst du die dann nochmal anklicken. Ja. Und ich habe mir, also 96 gegen HSV, ganz ehrlich, hätte ich nicht mitgerechnet in der Form. Ich auch nicht, aber mir geht es eigentlich um Adler. Denn in den ganzen Medien, Doppelpass, Sky 90, da hat der Adler, spielt er mal ein Spiel scheiße und da kriegt er wieder auf Klöten. Ja. Zu Recht? Ja. Nee. Nee? Nee. Ich finde, das ist so ein typisch deutsches Problem. Der deutsche Fußballfan ist ein Heuchler sondergleich. Oh, jetzt ist aber hier, jetzt legst du dich aber hier auch mit Leuten an. Ja, sage ich auch ganz frei raus, weil warum wird über einen Torwart, der zum Beispiel einmal wieder schlecht spielt, da wieder solche Sachen rausgehauen oder wie jetzt mit Wiese umgesprungen wird? Und besonders, wenn man dann halt ein paar Jahre zurückguckt, man muss es jetzt nicht nochmal aufgreifen, das Thema, aber da haben wir alle so gesagt, dass wir uns alle bebessern werden und das alles anders machen werden. Und was passiert? Nichts. Du sprichst die Enkelgeschichte an. Ja. Wirkt Adel auf dich, als hätte er schon Anzeichen von Depressionen? Nö, das nicht, aber woher weißt du das, ne? Sind mutiert Vierecken zu Elfer jetzt zu einem Boulevard-Schandblatt? Möchtest du jetzt hier Gerüchte in die Welt setzen? Dann bitte jetzt. Ja, dann tue ich das. Denn Boulevard-Schandblätter haben Erfolg. Ich sag, wie es ist. Das ist ja wirklich Mainstream, echt. Ja, Adler fliegt übers Kuckucksnest. Adler fliegt über... Meinst du erst, er springt bald vom... Oder was? Nee, der hat eine Logotomie gekriegt, einfach. Nee, aber ich glaube auch. Also, er sah aber wirklich bei dem Jaconantor und... auch wo er da das Luftloch geschlagen hat, da sah er ja wirklich nicht gut aus, ne? Nee, aber Hannover hatte auch offensiv einiges zu bieten in diesem Spiel. Richtig. Und dann darf man nicht nur den Torwart sehen in dem Moment, sondern auch die komplette Hintermannschaft, die an vielen Stellen beim HSV echt versagt hat wieder. Ja. Was mich jedes Mal wieder wundert, wenn die so eine Packung kriegen. Weil die eigentlich so gute Leute da hinten drin stehen haben. Ja, gut, was hältst du denn von Westermann? Das ist für mich im... Ja, der richtet sein Fähnchen ein bisschen nach dem Wind. Das ist das ganze Problem bei ihm. Und so entwickelt sich auch seine Leistung. Wo du gerade gesprochen hast, dass die ganzen Medien nichts gelernt haben von der Enkelgeschichte. Ich glaube, Westermann ist schwul. Ja. Habe ich nichts gegen, aber für mich ein ganz klarer Favorit. Würde ich sogar bei BWin, gibt es glaube ich auch bald die Sparte. Was glaubt ihr, wer outet sich als erstes? Ja, da darf ich da einen anderen nennen? Ich glaube, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt. Manu? Nee. Also Neuer, meine ich? Ja, Philipp. Ah, Philipp Lahm, das weiß ich immer nicht. Es gibt so Typen, die wirken immer so ein bisschen metrosexuell, sind aber eigentlich auch, haben dann auch eine Alte am Start. Und er hat ja auch eine Alte am Start, aber das ja, heißt, dann ja, hat Ricken auf. Deutsch, ich weiß. Ne? Meinst du, Philipp ist schwul? Ja. Hast du dir mal den Bartwuchs angeguckt? Da könnte ja nichts. Der hat keine, der hat kein Testosteron im Körper. Kann gut sein. Ich glaube, das wäre aber der einzigste Capitano, weißt du, der kleine. Weil da wird's mich, glaube ich, stören. Bei Manu Neuer wäre es mir egal, wenn er schwul wäre. Ja, mich würde es bei gar keinem stören, ganz ehrlich. Aber die Sache ist die. Wie reagieren? Ist doch klar, dass sie sich nicht outen. Also der Erste, der sich outet und wieder auf das Spielfeld läuft, in einem gegnerischen Stadion, der ist doch fertig. Absolut. Hast recht, ja. Und das wird nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass das in den nächsten 10 Jahren passiert. Nee, es sei denn, ach nee, obwohl, auch wenn es eine Größe macht, auch wenn es ein absoluter Weltstar macht, ich glaube, auch dann. Nee. Nee, hast recht. Ich glaube auch, wenn du dann das erste Auswärtsspiel hast, dann kriegst du so dermaßen auf die Klöten. Ja. Ja, aber nochmal zu Adler. Einen schlechten Tag hat jeder mal, aber er sah, da sind wir uns einig, Pocho, er sah wirklich bei einigen Situationen nicht gut aus. Auch bei dem Elfmeter hat er sich nicht geschickt angestellt gegen Pinto. Ja, nee, das nicht. Gegen Pinto den. Oder meinst du den Huschdi-Elfmeter? Nee, gegen wo er Pinto gefault hat. Ach so, da, ja, gut, okay. Aber es sah super in der Zeitlupe aus. Im Gegensatz zu Marc-André Ter Stegen. Beim Dortmund-Spiel. Hat er gesagt, ne, zum Götze. Er ist auch ein Fuchs. Ist ja auch ein Fuchs, der Götze, ne? Ja. Ist da was dran? Barca, Ter Stegen? Ich hoffe nicht. Oh Gott, jetzt muss ich mich mehr dran gewöhnen, habe ich jetzt einen Nerv getroffen. Nee, um Gottes Willen, ich hoffe nicht, aber er wäre ja dumm, wenn da wirklich Interesse besteht, da sich nicht weitergehend zu informieren, weil immer in dieser Provinz zu bleiben, wenn man mal Erfolg hat. Ich würde es ihm noch nicht mal übel nehmen. Ich habe ja auch den Wechsel von Reus nach Dortmund an sich nicht übel genommen. Wo er auch viel Kredit gewonnen hat, ist, als es bei euch wirklich spitz auf Knopf war vor 2 Jahren, ja, wo wir fast abgestiegen wären. Dann hat er ja auch gesagt, egal, ey, wenn wir absteigen, ich bin noch ein Jahr dabei. Ja, eben. Das, ne, das ist wirklich gut. Dann eher ein Neustädter, der nach Schalke geht und in Gladbach erstmal 1 Jahr es ein bisschen geschafft hat und dann direkt abhaut. Das fand ich schlimmer. Ja, das stimmt. Aber von Adler wollte ich jetzt erstmal, bevor es zu deiner persönlichen heimlichen Liebe geht, nein, zu deiner öffentlichen Liebe, wollte ich erstmal vom Adler zum nächsten Torwart kommen. Aber bei den Hoffenheimern, da läuft's ja aktuell, kann man fast sagen, gar nicht mal so gut. Ja. Und ich hab mir überlegt, ey, diese Wiese-Geschichte, so dubios die auch ist, ja, ich meine, ey, sind wir mal ehrlich, ja, Pocahontas ist eine grenzwertige Figur. Den mag, glaube ich, keiner. Aber es war doch immer ein guter Keeper, oder nicht? Ja. Und wie jetzt mit dem da umgegangen wird in Hoffenheim, da muss doch irgendwas rumoren, da muss doch irgendwas Kapitales vorgefallen sein, dass er jetzt Keeper Nummer 3 ist. Ich verstehe die ganze Story an sich nicht. Also ich bin wirklich jemand, der Hoffenheim mit ganz, ganz kritischen Augen sieht, weil es halt ein Unternehmen ist, was irgendwann in die Bundesliga aufgestiegen ist. Jo. Und was nicht den Hauch, und noch nicht mal den Hauch von Tradition hat, was sie dann versuchen mit einem Vereinsnamen von 1899 zu übertünchen. Haben sie sich gekauft, das weißt du, ne? Ja, weiß ich. Aber diese Wiese-Geschichte, wie du schon sagtest, Wiese war nicht immer ein schlechter Torhüter. Der hatte auch seine Aussetzer. Ja, klar. Ne? Aber wie der jetzt behandelt wird, also so würde ich einen Mitarbeiter behandeln als Chef, der mit meiner Frau geschlafen hätte. Meinst du, und da ist was dran? Jetzt mal im Ernst. Meinst du, Tim Wiese hat mit wie heißt er, Andi Möller? Nee. Vielleicht hat er auch Andreas Meyer? Nee, wie heißt er denn? Nee, den Hopp meinst du jetzt. Nicht mit den Manager von Hoffenheim. Ah, das ist doch Müller. Das ist doch Andreas Müller. Andreas Müller, meinst du, er hat mit seiner Alten gepennt? Ja, vielleicht. Hast du mal gesehen, wie so abfällig der über den spricht? Sind wir soweit, Pocho, dass wir bei jedem Thema jetzt so eine alte Schmierenkomödie hier aufgreifen, Pocho? Sind wir jetzt schon soweit? Ja, ich. Na, da habe ich mir ja was eingebrockt mit dir. Da reden die Leute drüber. Hast du recht, ja. Aber da, guck mal, Castells, der zweite Keeper, der, kann man ja fast sagen, ist auch nicht so der allergrößte. Und Wiese ist nur noch Keeper Nummer 3 hinter Gomesch und Castells, da muss was Kapitales passiert sein. Und, aber was werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn Wiese vom Verein sich distanziert hat, sprich irgendwie zu Gladbach gegangen ist, wenn dann deswegen. Da habe ich eine ganz andere Theorie. Der wird nämlich zu Köln gehen. Wieso? Weil er sich da auch kann oder was? Nee, der kommt aus Köln. Kommt er nicht aus Kaiserslautern? Nein, ja, aber der hat sein Fußballspiel angefangen bei Fortuna Köln. Und er hat immer mal betont, dass er unbedingt mal beim FC spielen will. Von daher. Wer ist denn dein Torwart? Ist da noch der Rensing? Nee, der ist doch bei Leverkusen zweiter Torwart. Ach, stimmt. Aber die haben zwar einen guten jungen Torhüter, aber die werden genau den gleichen Fehler machen, wie es Hoffenheim auch gemacht hat. Hat nicht ein Wiese auch gesagt, bevor der Wechsel bekannt gegeben wurde, er würde zu einem Verein wechseln, der immer wieder international spielt? Ja. Und das Witzige ist, vor der Saison hat 1899, wie der Hobbs so schön sagt, Hoffenheim, einen neuen Bus vorgestellt, ja, einen neuen Mannschaftsbus, auf dem steht EL. Und das EL steht ganz klar für Euroleague, dass die Spieler wissen, oh, in diesen Bus müssen wir steigen, um zur Euroleague zu kommen. Und das ging ja wohl mal. Also für mich passt dieses Nummernschild, ja, was es vor der Saison irgendwie gab an dem Auto, was es immer noch an dem Mannschaftsbus gibt, mit der Aussage von Wiese, dass er gesagt hat, ich gehe zu einer Mannschaft, die international spielen wird oder international spielt. Ganz klar war das Ziel von Hopp etc., dass sie Euroleague spielen wollen. Mindestens. Ja, mindestens. Ja, aber es ist ja nicht nur dieses Wiese-Problem. Wenn ich mir die Interviews mit Hoffenheim-Spielern nach den Spielen, besonders in den letzten zwei Wochen, angucke, dann sehe ich da jetzt schon komplette Resignation. Und das habe ich selbst in Gladbach vor anderthalb Jahren nicht gesehen, als die jeder schon abgeschrieben hatte. Und wenn ich jetzt sehe, wie da ein Spieler, der dann auch mit dem Wiese zum Beispiel ein bisschen Karneval feiern war, wie der weiß, der darf trotzdem weiterspielen, dann läuft in dieser ganzen Mannschaft oder diesem ganzen Umfeld irgendwas falsch. Und außerdem haben sie sich bestimmt auch keinen Gefallen mit Marco Kurz als Trainer getan. Absolut nicht. Ich meine, es ist kein Feuerwehrmann, es ist ein Trainer, ein junger Trainer, der gescheitert ist, müssen wir, glaube ich, fast mal so ehrlich sagen, ne? Und ich weiß nicht, ob man da nicht einen Mann holt, der Erfahrung. Von mir aus sogar ein Friedhelm Funkel. Ein Feuerwehrmann, also der erstmal da die Kohlen aus dem Feuer holt und bloß sichert hier, dass wir nicht absteigen, aber also Kurz hat A mit dem Abstiegskampf nicht die besten Erfahrungen und B ist ja jetzt auch nicht so der allererfolgreichste Trainer in den letzten Jahren gewesen. Ich glaube, hast du recht, das ist für mich schon der erste Fehler gewesen. Ganz genau es identifiziert sich niemand mit diesem Verein. Selbst die Leute, die diesen Verein präsentieren, identifizieren sich nicht mit dem Verein. Und das strahlt natürlich auch auf die Mannschaft über. Und dann werden sie als Legionäre bezeichnet und so weiter. Ja, und dann ist doch klar, wie das endet. Die Leute steigen ab, die Mannschaft zerfällt, dann sprechen sie wieder von Neuaufbau. Mhm. Aber man muss halt mal sehen, wie schnell das geht. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als Hoffenheim auf einmal Herbstmeister war und Nibisevic gespielt hat, wie vom anderen Stern zum Beispiel. Und die haben zum Beispiel beim gestrigen Spiel, auch wenn sie jetzt versucht haben, mit Gomez und so eine andere Mannschaft beziehungsweise Ruhe da reinzubringen und Erfahrung noch mehr reinzubringen, die haben gestern in einer Form gespielt, die nicht Bundesliga-tauglich und nicht Bundesliga-zugehörig ist. Da lege ich mich fest. Das war das Potsche-Siegel. Ja. Ich habe auch nur eine Zusammenfassung ganz kurz davon gesehen. Ja. Ich glaube, das ist für mich. Ja, mit Greuther Fürth ist das nicht nur tabellarisch, sondern auch gefühlt ein absoluter Abstiegskandidat. Ja, sagen wir es so, die werden nur noch, die drei da unten werden untereinander ein bisschen was machen, von den Plätzen her hin und her tauschen, aber der Rest ist ja schon durch. Da lege ich mich auch schon fest. Ja, leider ist der VfL schon durch, aber ansonsten, ich glaube auch, Augsburg wird da den Relegationsplatz hoffentlich verteidigen und wird dann im Relegationsspiel gegen Eintracht Braunschweig, weil die wissen wir ja, die werden ja noch einen Einbruch bekommen. Wir kriegen noch einen Einbruch und werden dann nur noch Dritter. Und dann wird aber Augsburg gegen Eintracht Braunschweig gewinnen im Relegationsspiel. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Spoiler ich jetzt schon mal ein bisschen, aber na gut. Ja, das ist halt so. Wenn man Ahnung hat, dann soll man die auch rausposaunen. So, endlich mal einer, der mich versteht hier. bist du ab und zu mal im Stadion? Du kommst gebürtig aus Grevenbroich. Genau, aus dieser wundervollen Stadt Grevenbroich. Ja. Heißt es Bruch oder Bräusch? Bruch, ja. Aber da kann ich dir gerne mal, ich habe jetzt letztens noch bei YouTube etwas gefunden, das hat mich sehr gewundert. Und zwar eine Reportage aus dem Jahr 1962, die die Stadt näher bringt. Da ist dieses Dehnungs-I auch Thema und bei Horst Schlemmer war das ja auch immer Thema. Ja. Seitdem das neue Stadion ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich auch ein bisschen älter geworden bin, ich bin ja jemand, ich setz mich mittlerweile gerne im Stadion. Ich muss kurz nochmal fragen, gab es 1962 schon YouTube? Ja. Ja. Damals hieß das noch Reichstube und, aber jetzt ist, so. Und, ich bin ja wirklich jemand, der ins Stadion geht, um sich da hinzusetzen und eine gute Zeit zu haben. Ja. Das Problem ist nur, das kostet ja mittlerweile echt viel Geld. Ja, ja. Ja. Und, ich fahre ja auch dann mit dem Zug dahin und trinke mir da gerne dann ein Bierchen auf zwei und esse auch eine Wurst. Das hat man früher als Schüler sogar auf dem Bürgelberg machen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Jetzt fahre ich als mitten im Arbeitsleben stehender Mensch dahin und denke mir dann am Abend, wow, wo sind 100 Euro hin? Und darum gehe ich nicht mehr so oft ins Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du einfach ein unfassbar vernünftiger Mensch bist. Nö, ich sage immer so, wenn man wollen würde, dass Leute mehr rausgehen, dann hätte man zu Hause bleiben ja nicht so perfektioniert. Ja, das kann man so stehen lassen. Ne? Du holst dir auch die Alten immer zu dir nach Hause. Ja, richtig. Ja, der Mann weiß halt, wie man es macht. Ja. Muss Prioritäten setzen. Demnach warst du also nicht im Stadion, weil es war ja, glaube ich, ein Heimspiel gegen Dortmund, ne? Ja, es war ein Heimspiel. Es war ein Heimspiel, 1:1, gefühlt aber eher ein 2:1 für Dortmund. Also ich habe ja die letzten 35 Minuten habe ich live gesehen. Mhm. Und da hatte ja der gute, wie heißt er? Sebastian Kehl. Hat ja noch eine 185-prozentige Chance da nochmal gehabt, oder? Ja, die hat er vorher aber im Lapper auch schon, um dann ein Tor zu machen. Ja, das hat aber Weidenfeller smart gemacht. Er hat ihn relativ weit nach außen getrieben. Ja, ja. Ne? Weidenfeller ist auch ein guter Torwart. Ein völlig unterbewerteter Torwart. Ja, absolut. Absolut. Ne? Und ich habe es mir komplett wieder angeguckt und war nach den letzten Wochen, da hatte ich auch ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, um die Borussia, weil die auch mal ganz schnell gerne in ein Tal fallen. Ich sehe es anders. Ich sehe es als gefühltes 2:1 für Borussia Mönchengladbach sogar in dem Fall. Mhm. Weil Gladbach mit einem 1:1 gegen Dortmund sicher in ihrer kurzzeitigen Vita besser leben kann als die Dortmunder, die dann nur ein 1:1 in Gladbach geholt haben. Ja. Ja, und Gladbach kommt in letzter Zeit immer zurück. Die schaffen es, außer beim Rückspiel gegen Lazio, jedes Mal einen Ausgleich zu machen und sowas. Von daher. Hat ein waschechtes Comeback-Kit, ne? Ja, ja. Aber weswegen ich eigentlich über das Spiel sprechen wollte, ist BVB ohne Schieber und Lewandowski mit dem spanischen System da ohne echten Stürmer. Da merkt man schon, das bedarf schon ein bisschen einen studierten Sequenzen, oder? Also so richtig rund sah das nicht aus. Das sah noch nicht mal bei Dortmund rund aus. Das ist das Komische. Die haben solche individuelle Klasse, dass man eigentlich davon ausgeht, dass sie es hinkriegen sollten, so ein System zu spielen. Ja. Besonders weil die auch wirklich diesen One-Touch-Fußball irgendwo zelebrieren können, wenn sie es wollen, was bei so einem System ja unglaublich wichtig ist. Aber das Problem ist, da kommt ja offensiv echt mal eine Zeit lang dann auch gar nichts. Überraschend, oder? Überraschend. Ja. Ja. Meinst denn du aber, dass dieses ganze Lewandowski-Thema gerade ein kleines Störfeuer bezüglich des DFB-Pokalspiels am Mittwoch ist? Ich glaube. Also hat der FC Bayern absichtlich diese Ente gestreut, um ein bisschen Unruhe in die Mannschaft zu bringen, um ein bisschen vielleicht Lewandowski, der absoluten Weltklasse-Stürmer, ein bisschen so aus dem Flow zu bringen, wenn es dann am Mittwoch in die Allianz Arena geht? Ich glaube nicht, dass der FC Bayern nötig hat, irgendwelche Störfeuer zu legen im Moment, in der Situation. Ich glaube, die wollen den einfach, ich glaube, die wollen den auch haben. Davon gehe ich fest aus. Ich weiß zwar nicht warum, aber die wollen ihn anscheinend haben. Dieses Guardiola-System so gut, dass ich gar nicht kenne. Das kennst du nicht, das Guardiola-System? Nein, das kenne ich nicht. Warum nicht? Ich bin ein schlechter Mensch. Nein, jetzt mal im Ernst. Dieser ganze Hype darüber, der über Guardiola, der macht doch ganz kaputt, was der FC Bayern diese Saison leistet. Die spielen so überragend unter Heynckes mit einem System, was wenn man sich das wirklich, wenn man sich ein Spiel 90 Minuten anguckt, da habe ich das Gefühl, dass sie erstmal 20 Minuten so volle Pulle geben. Da denken die sich, oh, jetzt müssen wir aufpassen, damit wir den Gladbacher Rekordsieg gegen Dortmund nicht kaputt machen, das 12-0. Und dann schalten wir mal eine Spur zurück und dann merken sie, oh, jetzt könnten die Zuschauer ein bisschen eingeschlafen sein, beziehungsweise in der Allianz Arena, die Jungs in den weißen Overalls, die das Telekom Zeichen machen, die sind eingeschlafen. Da müssen wir mal wieder was tun und dann schießen die nochmal zwei Tore. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat. Und ich hatte sogar mit einem Freund jetzt letztens noch gesprochen, der sogar der Überzeugung war, dass es passieren kann, dass Bayern gar kein Gegentor mehr bekommt. Jute, jetzt haben sie zum Beispiel auch international ein Gegentor bekommen. Aber das sind überhaupt solche Superlativen entstehen, zeigt doch einen Stellenwert des FC Bayern diese Saison an. Ja, aber auf mich wirkt diese absolute Befreitheit doch erst, seitdem dieses Guardiola Ding so richtig über den Tisch ist, oder? Also Heinkes wirkt doch auch bei jedem Interview, bei jeder Pressekonferenz so, als in Anführungsstrichen hätte er überhaupt nichts mehr zu verlieren. Als geht er jetzt einfach wieder zum nächsten Spiel und knallt da nochmal richtig hier den Gegner die Nüsse voll und der wirkt auf mich so locker und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen zusammenhängt. So, ich meine, hey, es ist vorbei, so super großartige Karriere. Er sagt ja, es ist noch nicht, er entscheidet, wann seine Karriere vorbei ist, aber ey, er wird jetzt deutscher Meister, wird wahrscheinlich auch DFB-Pokalsieger. Und dann sollte er doch bitte schön aufhören und nicht zu Schalke gehen, wenn ich das schon wieder höre. Hast du es auch schon gehört? Ja, unfassbar. Wird er auch nicht tun. Also dann wäre er schön blöd, wenn er sich das antun würde. Ja, und für mich wirkt das so ein bisschen erleichternd von ihm, auch von der Mannschaft so. Es ist so eine kleine Farewell-Address für Jupp Heynckes. Die Mannschaft spielt großartig, völlig beflügelt und er gibt ja wirklich allen Spielern das Gefühl, gebraucht zu werden. Ne? Sagt er nach dem Spiel in der Champions League schon Namen für das kommende Bundesligaspiel, die auf der Bank saßen, bekannt und das passt irgendwie alles. Und aber nochmal zum Lewandowski-Thema: So sehr ich auch einen Mario Gomez mag, ja, ich meine, viele finden ihn scheiße und sowas, ist ein sehr statischer Spieler, ist ganz klar, aber er hat 48 Tore letztes Jahr geschossen und das sieht wahrscheinlich keiner. Und ich kann verstehen, dass man den guten Herrn Gomez so ein bisschen wegscheucht Richtung Atletico Madrid, wie es im Moment aussieht. Mhm. Und dafür einen eher spielstarken Stürmer wie einen Robert Lewandowski holt. Und das passt so ein bisschen mehr in dieses ruschierende Angriffsspiel, was so ein Tito Villanova und so ein Pep Guardiola spielen beim FC Barcelona. Und auch wenn Hoeneß sagt, dass bisher noch kein Transfer besprochen wurde mit Guardiola, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eigentlich nur noch, das passt, wenn du einen Lewandowski holst. Und dafür dann natürlich leider so ein Gomez, so eine Megagranate dann ziehen lassen muss. Aber für den Club wäre das vielleicht in dieser großartigen Situation, in der sie sich befinden, wahrscheinlich noch das Beste. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, wo man sich jetzt noch groß verstärkt. So, vielleicht mal langsam so in ein, zwei Jahren schon mal ein bisschen auf die rechte Verteidigerposition schielen, weil der gute Philipp Lahm, man mag es gar nicht glauben, der ist schon 29, Pocho. Ein alter Sack. Ja, also der hat nur noch 3-4 Jahre. Gute Jahre, ja, dann geht's steil bergab. Naja, oder nicht? Ja, gut, ich sag mal so, besonders im hinteren Bereich einer Mannschaft, in der Defensive und wenn das Leute sind, die so jahrelang auf hohem Niveau spielen, glaube ich schon, dass sie bis 35 auch beim FC Bayern mitspielen können. Ich glaube eher, oder ich frage mich eher, wird Guardiola mit einem Stürmer spielen? Was wird dann mit Mandzukic, der auch eine super Saison spielt? Und wie geht's weiter auch im defensiven Mittelfeld, wenn da Leute mal irgendwie halt nicht die Leistung bringen, die sie jetzt bringen. Weil da haben sie so ein Überangebot an Leuten, aber da sind auch viele dabei, die halt nicht viel bringen, meiner Meinung nach. Sprichst du einen Timoschuk an? Ich spreche einen Timoschuk an. Der mich immer überzeugt seine auch ein Martinez noch nicht für das, was er gekostet hat. Er hat jetzt schon bessere Werte als Schweinsteiger und ich weiß, ja, vielleicht sieht man so ad hoc auf dem Platz nicht so wirklich, aber der hat schon die besten Zweikampfwerte und Defensivwerte von allen Spielern bei Bayern. Und wenn du mal so ein Spiel guckst, der Typ stellt sich ganz klar in den Dienst von Bastian Schweinsteiger, auch wenn Schweini nicht der größte Vorstößer ist und so, aber er sichert immer nach hinten ab und ist mit meiner Meinung nach mit Dante der Garant dafür, dass wir jetzt 8 Gegentore in der Saison bekommen haben. Tja, was der Dante alles drauf hat. Der Dante ist großartig. Bist du eigentlich als Dante gegangen an Fasching oder was war das? Nee, das sollte so ein bisschen 70er Jahre Diskustuch rüberkommen. Diskustuch? Ja. Hattest du auch Fische in deinen Plateauschuhen? Nein, ich hatte noch nicht mal Plateauschuhe an, um ehrlich zu sein. Aber man kann ja nicht alles auf die Schnelle kaufen, weil ich Kostüme an sich eigentlich auch eine Geldinvestition finde. Genau wie Silvesterknaller, die ich mir klemme, sondern das dann versuche, alles ein bisschen selber zu machen. Oh. Also Silvesterknaller nicht, aber dieses Kostüm. Aber und ja, aber mich hat das bei Dante. Ich habe vor der Saison habe ich wirklich gesagt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, habe ich gesagt, ah, ich glaube, der Dante sitzt bei Bayern auf der Bank. Mhm. Bin ich echt von ausgegangen. Mhm. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, das ist im Moment der beste Bayern-Abwehrspieler. Ja, natürlich schwer gerade zu beurteilen, weil Bad Stuber natürlich auch schwer verletzt ist, ne? Aber ja. Hat mit Sicherheit von dieser Verletzung profitiert und ja, es ist einfach eine Bank, ein unfassbarer Sympath. Ja. Er war jetzt auch vor einigen Tagen beim FC, ja, ich weiß, lacht mich aus, er war beim FC Bayern TV, ja. Und er ist einfach ein Sympath, er ist unglaublich sympathisch und lustig drauf und das ist ein Typ, der tut dem Verein so dermaßen gut, nicht nur spielerisch, sondern auch von der Außendarstellung. Mhm. Also da haben wir wirklich einen Glücksgriff gemacht. Vielen Dank, Borussia Mönchengladbach. Und so günstig war er, ne? Ja. Komm, 5,5 Millionen, da könnt ihr schon einiges mit anfangen. Wen habt ihr da geholt nochmal? Wie hieß der für 79 Millionen, den ihr da geholt habt? Aus Spanien? Dominguez, Almaro, Dominguez. Weltklasse, der war sein Geld wert. Ach, der hat doch schon 3 Tore aus schon gemacht, also. Ja, ein Glück. Das bei euch die Abwehrspieler mit Toren, gemessen. Ja, es soll ja einen Mannschaften geben, die für 12 Millionen Stürmer kaufen. Die da nicht einschlagen, ne? Was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, guck mal, FC Bayern holt Mandzukic. Und ihr holt Schick Geld. Geld. Ja. Mandzukic hat er 12 Millionen gekostet? Ich glaube schon, so rum, ne? Ja gut, dann haben wir einen besseren Deal gemacht als ihr. Ja, würde ich auch sagen. Da knallt wenigstens mal so ein schönes Fallrückzieher-Tor. Wie viele Tore hatten euer De Jong? Ich glaube 2. Und das Problem ist, ich habe mit meinem besten Kumpel vor der Saison gewettet, um einen Kasten Bier, dass er 15 schießt. Mhm. Naja, Pocho, ist ja noch Zeit. Ja. Ja, aber man muss das positiv sehen. Guck mal, stell dir mal vor, er hätte 0 geschossen. Ja, stell dir das mal vor. Das wäre ja wie Igor Belanov gewesen. Ihr müsst das so positiv sehen. Ihr seid doch verwöhnt da in Gladbach. Mann, kotzt mich das schon wieder an. Einmal da Champions League Quali und schon hebt er ab. Ja. Das lobe ich mir. Mann. Die 5 Millionen, wenn wir wieder zurückhaben, ihr könnt da gar nicht vernünftig mit umgehen, da in eurem komischen Kaff. Mann. Es hilft halt auch nicht, ne? Es hilft einfach nicht, darüber nachzudenken. Ich hab dem echt lange Zeit gegeben, nur die letzten 2 Wochen kotzt es mich an. Spielt er überhaupt, ist der Stammspieler bei euch? Nee. Was kam der 8 Millionen, ne, oder sowas? Wer, der, Dominguez. Dominguez ist Stammspieler, doch. Ach, der ist Stammspieler, ne? Was hat der gekostet? Der hat auch so 8,5 gekostet, ja. Genau wie der Xhaka auch. Ne? Aber bei Granit Xhaka, da hat man doch wirklich gedacht, das ist der zweite Shaqiri. Ja, aber guck mal, da sieht man zum Beispiel auch wieder das Gleiche. Das ist eigentlich in Shaqiri, als ich vom Shaqiri die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ach, der ist aber niedlich. Ja, ist quadratisch praktisch gut, ne? Genau. Der ist aber niedlich, habe ich gedacht in dem Moment. Und wenn ich den spielen sehe, wie der sich einsetzt, wie der sich da reinhaut. Ja. In die Mannschaft. Und dem ist das völlig egal, ob der von der Bank kommt oder ob der mal 3 Wochen nicht spielt. Wenn der auf dem Platz steht, dann ist das 100% Einsatz. Absolut. Und dann siehst du einen Xhaka, der eine Körpersprache hat, wenn du Interviews mit ihm siehst, mit seinem Brilli-Ohrring und so, der versucht halt einfach nur ein zweiter Cristiano Ronaldo vom Aussehen zu sein. Und wenn meine Mutter dann schon kommt und sagt, ach, guck mal, der sieht aber gut aus, dann weiß der Spieler nix ist. Ja. Meine Mutter ist ja Sami Khedira-Fan. Ja? Mhm. Echt? Trotz der langen Haare? Die findet den vom Äußerlichen und auch vom Auftreten, sagt's immer. Das ist ja so ein netter Junge. Mhm. Ich find das aber auch ein Sympath. Der ist Sami Khedira. Und er hat auch einen guten Geschmack, ne? Ja, das hat er. Ja, Wichser. Aber der hat halt auch Geld. Und zeigt es allen, nicht wie wir, die Millionen auf der Bank haben und trotzdem noch weiter zur Miete wohnen. Du wohnst zur Miete. Ja, gut, okay. Willst du noch irgendwas zu Bayern sagen? Ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt hier nach unserer verlängerten Winterpause, dass ich nicht mehr so auf meine Vereine eingehen will. Wird beim FC Bayern natürlich relativ schwer, weil, sind wir mal ganz ehrlich, sie werden in der Champions League mindestens noch eine Runde weiterkommen, oder was meinst du, ja, ne? Ich glaube sogar, dass die bis ins Finale mindestens wiederkommen. Mhm. Und dann tut's mir leid, Leute, auch wenn ich Bayern-Fan bin, dann müssen wir drüber sprechen. Und Hannover 96, ja, wenn da sich was tut, dann muss man auch darüber sprechen. Ich werde jetzt ein bisschen meine Vereinsbrille ein bisschen abnehmen. Ich werde sie mir in mein Revers stecken, die Vereinsbrille. Aber ab und zu werde ich sie mir wieder aufsetzen. Euroleague sind wir ja draußen. Also ist das Thema für die Saison erstmal abgehakt. Ja, dito. Nee, also zum FC Bayern kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach und muss man meiner Meinung nach als Fußballfan einfach sagen, man sollte sich die Spiele angucken im Moment oder wenigstens die Zusammenfassung dieser Spiele, denn über das, was man sich bei seinem eigenen Verein meistens aufregt, das macht der FC Bayern im Moment besser. Oh, schön gesagt. Ne? Das hast du wirklich schön gesagt. Wer ist dein Lieblingsspieler bei Bayern? Ja, da ist es schwierig. Also schwierig, sind alle sehr sympathisch. Sehr sympathisch alle. Ja, aber ich hab immer das Problem, ich beurteile meine Lieblingsspieler nicht nach dem Können auf dem Platz. Oder oft nicht nur nach dem Können auf dem Platz, sondern wie die sich auch in Interviews geben. Dann erzähl mal. Thomas Müller. Thomas Müller ist ein eingebildeter Fatzke. Bitte? Okay. Thomas Müller ist ein Juppie hoch 10 und keiner erkennt es. Was? Ich finde, das ist ein reiner Guter. Nein, das ist ein Juppie. Was ist denn ein Juppie? Jetzt komm doch nicht wieder mit deinem Gladbacher Gossenslang da an. Naja, du kennst doch noch in den 80er Jahren die Jungs, die... ich weiß, du bist ein bisschen jünger als ich, aber das sollst du noch kennen. Die Jungs, die so neureich waren und dann irgendwo die tollsten Frisuren, die tollsten Autos hatten und so. Das ist für mich Thomas Müller. Hipster. Ja, aber kurz als 80er Jahre Hipster bezeichnen. Ja. Thomas Müller kann ich überhaupt nicht. Also der ist überheblich meiner Meinung nach wie sonst noch was und meint mit seiner bayerischen Urart irgendwo was zu machen, aber das ist dann auch wieder eine subjektive Meinung. Ich weiß, das sind viele wirklich interessant finden. Mein Lieblingsspieler beim FC Bayern ist ganz klar Toni Kroos. Weil er so ein bisschen metrosexuell rüberkommt? Nee. Hast du dann auch ein Pfeifen auf dem Ohr? Nee. Gut, dann ist das in meinem Kopf. Ich habe Stimmen in meinem Kopf, aber ansonsten geht's da. Da ist Toni Kroos absolut mein Lieblingsspieler, weil das auch einfach einer ist, der erstens seine Leistung auf dem Platz unglaublich toll abruft, der natürlich auch einen Vorteil hat, dass er mit Jupp Heynckes seinen Ziehvater irgendwo hat. Aber auch wenn der Interviews gibt, dann ist er immer noch ein bisschen, der freut sich über seine Leistung, der freut sich in dieser Position zu sein, in der er ist. Und ein Thomas Müller, wenn wir den damit direkt vergleichen, er ist mit einem goldenen Löffel im Mund geboren irgendwo. Und das mag ich nicht bei Spielern. Ja, der Toni Kroos ist auch so ein bisschen stolz drauf, ne? Ja, genau. Schön, dass du da nicht ganz so kritisch bezüglich des FC Bayerns. Ich kann das auch, ja. Also mein bester Kumpel ist zum Beispiel Köln-Fan. Das ist natürlich für einen Gladbach und einen Köln-Fan unglaublich schwierig, dann zusammen Fußball zu gucken. Wenn wir hier bei mir zum Beispiel zusammen Fußball gucken und als noch Köln und Gladbach in der ersten Liga beide zusammen gespielt haben bis letztes Jahr, war es dann auch so, dass wir dann immer abwechseln mussten. Bei Liga Total kannst du so eine persönliche Konferenz machen. Und da haben wir dann gesagt, ja, gucken wir mal ein bisschen mehr Köln, dann gucken wir mal ein bisschen mehr Gladbach. Ja, da kann ich mich auch tierisch darüber aufregen. Aber man kann halt auch mit der Einstellung daran gehen, dass man den Sport an sich mag. Und dann muss man auch mal sagen, ja, FC Bayern zackt halt, ne, als Gladbach-Fan, ja, ist kacke. Aber man muss dann auch, wenn man zwei Gehirnzellen mehr im Kopf hat, dann auch mal sagen, das ist ein guter Verein, die spielen guten Fußball, die tun viel für den deutschen Fußball. Und das wünscht man ja nicht seinem schlimmsten Feind, ne, dass man Köln-Fan ist, oder? Ist ja fast so wie Leverkusen-Fan. Das wünscht man keinem. Ja, bei Leverkusen sehe ich immer diese Bielefeld-Komponente noch da drin. Ich glaube ja, selbst wenn es bei mir in der Nähe ist, dass Leverkusen überhaupt nicht existiert. Warum? Das ist so ein Schild. Das ist so eine Autobahnabfahrt. Ja. Da steht dann Leverkusen, da steht ja das Stadion an der Straße direkt und dann auch wieder, wir verlassen Leverkusen. Ja. Ja, aber du glaubst aber gar nicht, bei mir hier in der Gegend ist das echt wirklich so ein Clash of Cultures. Ne? Da gibt's entweder Köln-Fans oder da gibt's Gladbach-Fans. Dann gibt's natürlich auch noch die Bayern-Fans und so weiter überall, aber die werden dann auch... Die gibt's ja überall, das ist ja ganz schlimm, ne? Die Bayern-Fans. Genau, die sind ja überall. Die kommen ja wie die Ratten aus den Löchern kommen die. Aber das ist ja auch hier bei mir in der Gegend so. Ich wohne ja genau zwischen, sagen wir mal, Köln und Düsseldorf. Ja. Und wohnen also auch zwischen Alt und Kölsch, was das Bier angeht. Ja. Und in Gladbach trinkt man ja eigentlich auch Altbier zum Beispiel. Aber hier in der Gegend ist es wirklich so, dass du sehr, sehr viele Köln-Fans hast. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil da ziehe ich dann eher die Vereinsbrille an und sage dann, da spielen doch nur Idioten. Ja, aber selbst ein Spiel von Köln, wie jetzt am Wochenende, wo die gegen, als sie gegen Berlin 2-0 gewonnen haben, selbst das kann ich mir angucken, kann im Nachhinein sagen, die haben echt verdient gewonnen, auch wenn ich danach wieder sage, schlachtet von mir aus den Geißbock. Henning, ne? Hennes, ja. Hennes, ja. Was hat Hannover eigentlich für ein Maskottchen? So einige. Dich, wenn du da stehst, oder was? So einige. Das werde ich dann in der 100. Ausgabe dann verraten. Mit Bild? Das werdet ihr ja dann sehen. Okay. Hast du noch einen, möchte gleich noch ein bisschen abschließend über den DFB-Pokal sprechen, der hier ja ansteht. Aber hast du noch irgendwelche Themen, die in diesem Bundesligaspieltag dir ins Gedächtnis poltern? Ganz ehrlich, für mich war dieser Bundesligaspieltag ein Spieltag der Offensive, das sollte man auch mal wieder sagen. Es sind unglaublich viele Tore gefallen, dabei richtig schöne Tore. Aber war 5 unentschieden. Ja, aber wie Zeigler das gestern schon sagte, irgendwo muss man Abstriche machen und dann einfach mal sagen, gut, man muss auch das Positive einfach nur mitnehmen. Und da nehme ich ganz klar zum Beispiel das Tor von Jakuna mit. Da nehme ich sogar, um nochmal was zu Hannover zu sagen, da nehme ich sogar die Vorbereitung von Diouf mit zum Kopfballtor, wie er sich einfach hinter dem anderen Spieler versteckt. Einsame Spitze habe ich großartig, noch nie gesehen. Großartig, leider macht er den Trick nie wieder, ne? Also nee, aber jede Abwehr ist jetzt gewarnt. Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Bauerntrick. Ja, also man fragt sich ja manchmal wirklich, warum fällt denen andauernd was Neues ein? Habe ich noch nie gesehen, fand ich super. Ansonsten ist es jetzt langsam die Zeit, wo sich wirklich entscheidet, wer steigt ab, wer kommt oben in den internationalen Wettbewerb. Es ist im Moment so ein bisschen die Grauzone, aber ich sag mal, in den nächsten 2 Wochen geht's dann richtig zur Sache. Um Gottes Willen. Und gerade in dieser heißen Phase ist 4-12er wieder da und sorgt für das ein oder andere nette Pläuschchen. Aber ich muss sonst noch sagen, nochmal unter der Woche muss ich sagen, ich bin stark enttäuscht von Leverkusen, weil ich mir eigentlich dachte, dass die uns in der Euroleague stark vertreten. Mhm. Dass die Benfica da auch, dass sie die auch schlagen. Ganz klar, ist eine starke Mannschaft, aber ich war fester Meinung, die können sie in 2 Spielen besiegen. Aber das ist nicht passiert und jetzt auch gegen Fit. 0-0, ne? Ja. Da scheint der Trainerwechsel fast wirklich was, es gab ja noch keinen Trainerwechsel, aber die Trainerentlassung von Büskens scheint da ja fast gefruchtet zu haben, weil Leverkusen musst du erstmal 0-0 bespielen, ne? Ja, sagen wir es so, Leverkusen habe auch schlecht gespielt. Da kam ja auch wirklich nichts aus dem Mittelfeld und so, also auch Bender, der mich sonst sehr überzeugt, hat nicht wirklich was gezeigt, von daher, das war nichts gestern. Bei dir ist gerade irgendwie so ein Laubruscheln im Hintergrund. Ja, warte mal. So besser? Achso, das war dein Strom. Nee, ansonsten, Schalke 2-1 gegen Düsseldorf. Boah, gut, das ist sicherlich. Ja, gut, das ist so interessierten Toten, ne? Ja. Und der Schaupreppapa. Dann gab es ja noch das Megaduell am Freitag. Freiburg mit meinem Lieblingstrainer, ne? Ja, super, oder? Christian Streich, ist das der beste Trainer der Welt? Ich glaube, er ist auf jeden Fall der mit dem geilsten Sarkasmus-Humor, den kein Reporter versteht in der Welt. Ja, bitte. Der ist super. Und Eintracht Frankfurt mit Armin Fee, den mag man. Es ist ein gefälliger, älterer Mann, den mag man einfach, oder? Vor Armin Fee habe ich ähnlich wie vor, wie heißt der Wolfsburg-Trainer jetzt nochmal? Bitte? Der Wolfsburg-Trainer aktuell. Sag mal, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Nürnberg-Trainer vorher. Das ist der Leibhaftige selbst. Ja, genau. Dieter. Ich habe vor beiden ein bisschen Angst, weil beide mir so ein bisschen rüberkommen wie Sodomisten, die irgendwo ausgebrochen sind. Wenn du denen in die Augen guckst, habe ich Angst. Das war Hacking noch schlimmer. Ja, Hacking hat diese Husky-Augen dazu noch, ne? Ja, ganz, ganz böse. Ist aber kein Unsympath, muss ich sagen. Nö, aber Armin Fee hat ja auch mal bei der Borussia gespielt vor meiner Zeit sogar noch, da war ich sogar noch flüssig. Ich habe trotzdem nicht viel Sympathien für ihn. Ich mag ihn nicht so gerne. Genau wie ich auch Tuchel nicht leiden kann. Nee, Tuchel, den mag man nicht. Den möchte ich bitte auch, kannst du dir gleich merken, der wird hier nicht angesprochen. Okay, wird. So, war ein schöner Spieltag. Vor allen Dingen für mich. Ja, meine Mannschaften haben 11 Tore geschossen. Ja. Kann man mal machen. Ja. Und ja, schließen wir ab den 23. Spieltag und ein kleiner Blick auf die Tabelle, würde ich fast sagen. Mhm. Da wird's für Hoffenheim, die sind jetzt auf 17, da wird's jetzt langsam eng. 16 Punkte, 3 Punkte Vorsprung vor der Sportvereinigung Greuther Fürth. Und 2 Punkte hinter Augsburg. Geh. Okay. Ach, weil das sieht gar nicht so gut aus. Nee. Das sieht aber der Kaiser hat ja schon gesagt, zum Beispiel nach Greuther Fürth, da soll der Lothar hin. Hat aber jetzt Sky90 wieder gesagt, ja. Das Leitmedium. Ja. Ne? Das Non-PG der Fußball-Talks. Ja, fast. Aber Bist du Doppelpass-Fan? Ja. Ich guck's auch ganz gerne, aber Sky90 ist besser. Glaube ich, aber ich bin noch größerer Zeigler-Fan. Ja, kann man ja schwer vergleichen, ne? Kann man schwer vergleichen, aber das ist für mich die Sendung am Sonntagabend, die ich mir nochmal angucke, um das mit richtig guter Laune an Bundesliga-Fußball zu gehen. Weil er es halt nicht so macht, wie zum Beispiel Sky und das nur auf die Superübertragung zählt, ja, sondern einfach den Sport sieht. Da drin. Ja, ganz klar. Hat er mal wieder ein Jürgen Klopp-Interview gehabt? Nee, aber Stanislavski ist interviewt worden, genau auf die gleiche Art. Dann müssen wir gleich mal nachgucken, wie man sagt, ne? Ja. Zieh's dir mal rein, Mann. Ich zieh's dir mal rein, Junge. 96 klopft an den europäischen internationalen Plätzen auf Platz 7. Was sagst du über 96? Wird das noch was mit der europäischen Geschichte? Ich glaube ja selber nicht. Nee, glaubst du nicht? Weil Hamburg, okay, die spielen sich da, glaube ich, fest. Auch gut, der direkte Vergleich, der ging latent an 96. Aber erstens wird ein René Adler nicht nochmal so eine Leistung abfeiern. Und zweitens war das Kollektiv auch nicht wirklich berauschend vom HSV. Die haben sich ja in den letzten Monaten stabilisiert. Und ich glaube, die werden auch als Sechster die Rückrunde beenden. Und dann ist natürlich die Frage, bricht einer der beiden Breakout-Stars Freiburg und Frankfurt. Bricht einer von den beiden ein? Was glaubst denn du? Ich glaube leider, dass Freiburg noch einbricht. Rein rechnerisch kann Freiburg noch Meister werden. Ja. Also denk dran. Ja, ich muss aufpassen, was ich sage. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe damals auch auf Wolfsburg getippt, als sie 9. nach der Hinrunde waren, dass sie Meister werden. Ohne Scheiß. Ja, wirklich? 2008, ja. 2009 war das. Genau. Da habe ich sogar echt 2 Wochen lang für rausgehen können, was ich da gewonnen habe. Es ist wirklich so, dass Bayer Wagner Freiburg noch den Einbruch kriegen können, weil die sehr, sehr viele junge Spieler haben. Ja. Junge, talentierte Spieler, die aber nicht über eine ganze Saison so weit kommen können, dass sie dieses Niveau halten können. Frankfurt hingegen ist gewarnt, hat letztes Jahr nach der Hinrunde auch gut dagestanden, ist dann sang- und klanglos abgestiegen mit einem leichten Schnupfen. und daher glaube ich, dass die sich da oben auch festbeißen. Ich glaube aber, ich sehe Hannover da oben auch noch mit drin. Ich sehe den HSV nicht so weit da oben. Ich hoffe sogar, dass Gladbach den HSV noch abfangen kann. Also glaubst du schon, dass die Fohlen dann noch in den europäischen... Ich sag mal so, ich wäre zufrieden mit einem einstelligen Tabellenplatz. Ich hoffe aber auch. Der Anspruch muss doch höher bei euch sein. Nee. Der Anspruch muss doch höher bei euch sein. Dominguez, Luc de Jong, Rani Chaka. Ja. Das sind doch Namen. Ja, Namen sind das. Das ist richtig. Ja, nee, aber da wäre ich mit zufrieden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn jetzt die nächsten 2, 3, 4 Wochen gut laufen und ohne die Doppelbelastung jetzt mit dem internationalen Wettbewerb, dass der nicht mehr dabei ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Gladbach vielleicht nochmal da oben reinrutscht, ja. Aber ein Überraschungsteam wird es auf jeden Fall schaffen, ja, wieder international zu spielen. Das finde ich auch gut. Da freue ich mich auch drüber. Und ich würde mich am meisten über Freiburg freuen, weil halt der Trainer ist eine Spitze. Ja. Ist der Beste, oder? Ja, ist super. Also der Mann wirklich, der macht einfach Spaß. Der identifiziert sich wie sonst noch was darüber. Ich war zum ersten Mal im Freiburg-Stadion, da sind die, glaube ich, das erste Mal aufgestiegen in der jüngsten Vergangenheit in die Bundesliga. Da konnte man wirklich von der Straße aus in Freiburg noch in das Stadion reingucken. Mhm. Und da seitdem habe ich mich in diesen Verein auch ein bisschen mitverliebt, weil die einfach so herrlich Understatement sind. Und das Großartige ist ja auch bei Christian Streich. Wenn er eine Frage kriegt, ja, Herr Streich, wie Sie... weiß nicht, wenn irgendein Kommentator Ihnen eine Frage stellt, dann sagt er auch manchmal einfach nur ja oder nein. Ja, und sagt dann tschüss. Stehen. Ja, und sagt dann tschüss, ja. Ich meine, es beantwortet die Frage und ist für mich der größte Trainer Europas. Rhetorisch. Rhetorisch ist es für mich der größte. Rhetorisch ist er auf jeden Fall auf Champions League Niveau, ja. Starkes Micwork, starkes Micwork. Absolut, ja. DFB-Pokal. Seid ihr eigentlich noch drin? Nee. War da gar nicht mehr drin, ne? 96 auch nicht. Ja, gegen Düsseldorf rausgeflogen, das ist viel schlimmer. Ja, Mainz gegen Freiburg. Kleiner Tipp von dir. Freiburg wird's gewinnen. Tuchel? Ach, den wollten wir gar nicht mehr. Genau, darum habe ich es jetzt auch gar nicht gesagt. Ja. Nein, aber Freiburg wird's gewinnen, glaube ich, wirklich. Wird aber ein Knaller, sage ich dir. Da geht's um. Ja. Ja. Das wird ein Knaller, sage ich dir. Und jetzt machen das, glaube ich, da bei der Partie jetzt ganz schnell. Kickers Offenbach gegen Wolfsburg. Also wenn da nicht die Offenbacher gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Nee, dann also, weiß ich auch nicht mehr. Dann gucke ich auch keinen Fußball mehr. Also. Nee, hat auch keinen Sinn mehr. Also mal ganz im Ernst, also diese Arschgeburten, hätte ich fast gesagt, merkwürdige Mannschaft aus Wolfsburg, die ist schon gut beraten, da irgendwie noch was zu gewinnen, weil in der Liga, glaube ich, europäisch ist da nichts mehr zu holen für die, oder? Nee. Ich meine, es ist alles super eng, das ist klar. Ist Wolfsburg jetzt noch 15? Hast du die Tabelle gerade offen? Ich habe die Tabelle gerade noch offen, die sind 15. ja, mit 27 Punkten. Genau. Ah gut, das ist so eng, mit einem Sieg wären sie schon wieder 11. Ja, also gut. Natürlich ist das alles ganz dicht beieinander und aber wer so unbeständig spielt, ja, wer über die ganze Saison so unbeständig spielt und 5-1 heim gegen 96 verliert. Oder was 4-1? 4-1, ne? 4-1, hm. Also nee, da glaube ich nicht mehr, da glaube ich trotz der Millionen nicht mehr ganz recht dran, dass da international was läuft. Nee, das glaube ich auch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass da im DFB-Pokal, dass die da schön locker flockig ins Halbfinale einziehen werden. Mhm. Schon Waschgang, denke ich schon. Obwohl natürlich, du weißt, ne, du als alter Fußballfuchs, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wollen wir es uns hoffen? Du bist aber auch für Offenbach, oder? Du glaubst, Wolfsburg ist auch nicht so dein Mieter. Nee, solche überbezahlten Kommerzvereine, die nur ein dickes Unternehmen im Rücken haben, die sind für mich. Die Mannschaften können ja ruhig Kohle haben, ja. Die können ja ruhig Kohle haben, wie sie wollen, wenn sie es denn selbst verdient haben. Ja, eben. Der FC Bayern hat wahrscheinlich mehr Geld als jede dieser Mannschaften, hat aber auch was dafür getan. Wenn sie es denn verdient haben, wirklich. Ja. So, Stuttgart gegen Bochum. Stuttgart natürlich, du weißt ja hier bei uns, du bist ja ein junges Kind bei uns in der Gruppe. Ja. Tobi und Ricky sind ja Stuttgarter Kinder. Mhm. Zugezogene. Und wie steht denn Bochum? Weißt du das? Ja, die stehen unten drin in der zweiten. Nee, hör auf. Ja. Ja. Warte, ich guck mal gerade. Ich guck auch mal gerade. Aber echt? Ja. Die sind 13. Ja, siehst du. Also kann man es ja so positiv sehen, dass das für Bochum fast das Highlight der Saison ist. Ich meine, besser wird's nicht mehr, ne? Ich glaube nicht, dass sie da mit, ja, was haben sie da, 25 Punkte? 25, ja. Nee, da nach oben geht nichts mehr, nach unten geht eher was, ne? Geht eher noch was, aber glaube ich nicht. Ich kann da jetzt nicht großartig was reininterpretieren, wie es da aussieht in der Mannschaft, aber ja, so ein Halbfinale würde noch mal ein bisschen Kohle, glaube ich, in die Kassen spülen. Ist ja auch, ich meine, mein Stuttgart ist ja im Moment auch ein bisschen wankelmütig. Ne? Sie sind wirklich manchmal richtig gut, aber in der Liga kriegen sie ja auch kein Bein auf die Erde im Moment. Ja, merkwürdig. In der Liga kriegen sie kein Bein auf dem Boden und dann gegen Genk. Ja, ist natürlich auch grenzwertig, natürlich Genk. Also wenn du die nicht besiegst, dann gute Nacht, Johanna. Aber dann gewinnen sie da auswärts gegen Genk 2-0. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, das wird auch ein spannendes Spiel. Also, das könnte sogar im Elfmeterschießen vielleicht enden. Ja. Aber du glaubst, Tendenz eher auch Stuttgart. Ja, doch. Mhm. Also, auch Stuttgart hat individuelle Spieler wie Harnik, die wirklich ein Spiel entscheiden können. Macht auch gute Filme, ne? Liebe, kennst du? Mörder-Gag, oder? Mörder-Gag? Super. Ja, war super. Ja. Aus der Hüfte raus. Aus der Hüfte raus. Hast du Oscars ganz geguckt? Nee, ne? Nee, wie gesagt, ich habe ja Frühschicht heute gehabt. Ich freue mich sehr, dass Ben Affleck den Oscar gekriegt hat. Ich habe Argo noch nicht gesehen. Ich habe Argo auch noch nicht gesehen, aber ich hätte mir so gewünscht, dass Matt Damon auf die Bühne stürmt und Ben Affleck küsst. Am 8. März kommt er schon auf Blu-ray raus. Echt? Am 8. März schon? Das ist unfassbar. Ganz schön. Es geht so schnell mittlerweile, wie die Filme rauskommen. Am 1. kommt, glaube ich, auch Skyfall. Kann das sein? Machen sie gerade bei Sky viel Werbung für. Kann gut sein, ja. Habe ich aber schon gesehen, muss ich sagen. Habe ich noch nicht gesehen. Muss ich doch sehen. Nee, muss man auch gar nicht gucken. Nee, muss man nicht gucken. Nee. ist ein netter Actionfilm, aber ich glaube, das ist ein falsches Prädikat für einen James Bond Film. Wohl wahr, ja. Ne? Aber Adele, ne? Schönes Lied. Ja. Hat mir gefallen. Das Main Event beim DFB-Pokal. Mhm. Heim. Das ist nämlich das Thema. Pocci. Mhm. Bayern gegen Dortmund. Bayern gegen Dortmund, nicht andersrum. Mhm. Ohne, halt dich fest, ohne Ribéry. Ja. Was sagst du? Ist der gesperrt? Ist der gesperrt? Der Ribéry? Der ist gesperrt. Der ist gesperrt, ja, sicherlich. Redlichkeit. Ja, trotzdem. Dortmund ist bestimmt nicht in der Form, in ihrer Höchstform. Lewandowski kann spielen, denk dran. Ja, dann trippe ich trotzdem ein 4-0 für den FC Bayern. Meinst du das jetzt ernst? Ja, das meine ich ernst. Ich bin noch nie in meiner Zeit, in der ich Fußball wirklich aktiv gucke, und das sind jetzt auch schon 25 Jahre sicherlich, noch nie so überzeugt gewesen von der Bayern-Mannschaft wie von dieser jetzt. Fußballerisch, nicht charakterlich oder so, aber fußballerisch wird, weil man muss ja mal gucken, das stimmt ja von vorne bis hinten. Selbst wenn die Abwehrreihe mal pennt, haben die immer noch einen Manuel Neuer hinten drin, der zwar auch dafür gut ist, mal einen Schnitzer zu haben, aber trotzdem noch die Deutschen. Aber dann hält er aber auch so eine Granate wie gegen Wolfsburg. Hast du den Diego-Freistoß gesehen? Ja. Gut, den hält nicht jeder. Nee, eben. Und von daher gehen die überhaupt keine Gefahr. Es kann natürlich passieren, dass sie versäumen in der Hauptspielzeit oder wie man es auch immer nennt, in den 90 Minuten. So, jetzt aber. Richtig. In den 90 Minuten ein Tor zu schießen, dann kann es gefährlich werden, weil dann ist natürlich ein Lewandowski auch jemand da, der auch mal aus jeder Situation ein Tor machen kann. Ja. Dann kann es gefährlich werden. Wenn Bayern, dann lege ich mich aber fest, wenn Bayern in Führung geht, gewinnen die das locker und in der Höhe, wie ich es eben genannt habe. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, dass das Ribéry im Moment er spielt eine überragende Saison, hat aber jetzt die letzten zwei Spiele, hat gegen Arsenal nicht überragend gespielt und jetzt auch nicht gegen, wie hießen sie? Du meinst Werder Bremen? Gegen Werder Bremen, so hießen sie, Fischköppe. Ja. Auch nicht so überragend gespielt, natürlich ein paar kluge Pässe gespielt und auch ein schönes Tor gemacht. Aber ich glaube auch nicht, dass das so ins Gewicht fällt. Ja, rechts kommt dann halt Robben rein und links wird dann wahrscheinlich Müller spielen, werden wir mal sehen. Oder vielleicht auch ein Shakira, hätte ich was gesagt. Das denke ich auch jedes Mal dabei. Dann wird halt Shakira spielen, kann auch mal was reißen. Nee, ja. Also, das ist natürlich immer... Ja? Mit dem Hüftschwung dann, ne? Mit dem Hüftschwung, bitte. Ja. Ich bin gespannt, weil es ist halt wirklich DFB-Pokal. Das sind jetzt einfach nur 90 Minuten. Es ist K.O.-Spiel. Da kann Dortmund jeden schlagen. Und mit jedem meine ich jeden in Europa. Alle sind fit. Alle sind gut drauf bei Dortmund. Es läuft vielleicht nicht ganz so rund, wie man es sich wünscht. Aber in den 90 Minuten sehe ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, 50-50. Ich sehe das 50-50. Also ich sage, das Spiel geht unentschieden aus. Spitztipp. Nee, ich sage, es wären nicht viele Tore fallen, das glaube ich nicht. Ich glaube, sag mal 1-0. Okay. Für den FC Bayern München. Da möchte ich meinen ehemaligen Jugendtrainer zitieren, der damals sagte, wir haben 1 oder 2-0 geführt und haben trotzdem 1-1 gespielt. Das könnte natürlich auch passieren. Ja. Flachspielen hoch gewinnen, sage ich nur. Ja, genau. Das sind die alten Weisheiten. Zu Fuß ist schneller als über den Berg, das sowieso. Ja, das musst du aber erstmal so Kleinkindern reintrichtern, bis es begreifen. Das ist schwer. Das ist schwer. Pocci, wir haben es, oder? Ja, hat aber Spaß gemacht. Ich fand auch. Ne? Da stimmt die Chemie. Wie bei Götze und Reus. Ja, aber das ist auch noch sowas, ne? Ist da auch ein bisschen Liebe zwischen den beiden? Kann gut sein. Auf jeden Fall kann ich den Hörern sagen, dass bei uns sehr viel Liebe im Spiel ist. Ja. Das kann ich euch sagen. Das Electrifying ist das. Ja. Ja, das stimmt. Und ich hoffe, wir haben euch nicht allzu lange auf die Folter gespannt mit einer neuen Ausgabe, denn auf Facebook, da gingen ja schon die Leute auf die Barrikaden. Wann gibt's was Neues? Und jetzt gibt's was Neues. Und zum Pocho kann ich noch sagen, nicht täuschen lassen, der Pocho wirkt nur nett. Der wirkt nur nett. Also hört euch lieber noch ein paar andere Podcasts mit ihm an. Wirst du denn noch mal dabei sein? Kann ich dich einplanen? Sehr gerne. Kann ich einen Vertrag ausarbeiten für dich? Ja, hast du Hausaufgaben für mich? Ich würde jetzt einen Vertrag schreiben, schnell. Ja, dann schick den mal rüber. Hier, Moment, ich guck mal gerade ins Faxgerät. Ja, ist da. Supi. Hast du noch ein Wort an Fußball Deutschland, kann man sagen? Ist es nur Fußball Deutschland oder ist es schon Europa? Also wir haben auch einen Hörer aus der Schweiz. Ja? Den Rhein. Das ist auch ein Gladbach-Fan. Reini Borussia ist sein Twitter. Ach, ja, da habe ich schon mal YouTube-Kommentare auch bei Non-PG gesehen. So. Ja. Ich glaube, den müsstest du jetzt eigentlich grüßen, weil das ist ja dein Blutsbruder. Den grüße ich natürlich als allererstes und mit sehr viel Herzblut auch und Nordkurve forever sozusagen. Das war jetzt aber ein Insider, oder? Ja, bei uns ist es halt die Nordkurve, in den anderen Stadien ist es eine Südkurve. Bei Hannover ist auch die Nordkurve, kann ich dir sagen. Ja, echt? Ja. Okay. Ah, ja. Aber ganz ehrlich, es macht Spaß, über Fußball zu sprechen, eben auch mit dem gewissen Augenzwinkern und trotzdem zu wissen, dass da Leute hinterstecken, die davon Ahnung haben. Und ich glaube, so ist die Fangemeinde auch. Das sind Leute, die gerne mal auch lachen, aber die trotzdem Ahnung von der Materie haben. Ja. Und darum macht Spaß, darüber zu reden. Tja, besser hätte ich es selbst dir nicht schreiben können. Deswegen haben wir Tobi, der uns die Scripts hier schreibt. Ja. Und dafür nochmal vielen Dank. Der wird auch bald wieder mit am Start sein. Und dann vielleicht zu dritt. Warum nicht? Warum nicht, genau. Warum nicht? Pocho? Jedes Ende ist auch ein Anfang, sagt man. Ja, jede Tür, die sich schließt, die öffnet auch wieder eine andere. Ne? Richtig, Pocho. In diesem Sinne bedanke ich mich. Ich danke dir.